Kundgabe 565. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1938. Wort Gottes. Gnade dadurch. So wende deinen Blick immer voller Andacht nach oben und lasse alle Dankeshymnen erklingen in dir zur Ehre Gottes. Denn seine Liebe ist unendlich und wachet immer nur über seinen Erdenkindern, dass sie nicht Schaden leiden an der Seele. Und so beginne. Welten werden erstehen und wieder vergehen. Doch die Liebe Gottes, die sich äußert durch sein Wort, wird nimmer vergehen in Ewigkeit. An dieses Wort aber müsstet ihr euch halten, um auch der großen Liebe des Herrn teilhaftig zu werden. Denn bedenket, dass der Herr alle seine Gesetze kundgibt durch sein Wort. Bedenket, dass er euch unterweiset und mahnet, alle seine Lehren zu befolgen. Bedenket, dass durch dieses Wort ihr in den Vollbesitz der Gnade Gottes kommt und dass sich alle Verheißungen dieses Wortes vollauf an euch erfüllen, so ihr nach diesen seinen Worten lebt und handelt. Und dann wisset ihr auch, welcher unermessliche Segen auf dem göttlichen Wort liegt und wie wenig ihr den Segen Gottes empfanget, wenn ihr sein Wort nicht vernehmet und somit keine rechte Lebenskraft daraus schöpfen könnt. Das erdrückende Bewusstsein nicht genützter Gnadenzuwendung wird immer ein hemmendes Gefühl auslösen, eine Reue, die schwer wiedergutzumachen ist. Denn wer bedenket, dass die Erdenzeit nur von so kurzer Dauer ist und der Geist sich auf einer sehr hohen Stufe befinden muss, will das Erdenkind ein wahrhaftes Gotteskind werden. Der wird erkennen, dass auch eine jede Gelegenheit benutzt werden muss, die zur Vervollkommnung der Seele führen kann. Und so sind die Gnaden in erster Linie unentbehrlich für den Menschen, und diese Gnaden werden so vielgestaltig dem Menschen dargeboten und sollen keineswegs als entbehrlich betrachtet werden. Denn es sind immer liebevolle Vergünstigungen des himmlischen Vaters, der seinen Kindern auf Erden die Aufgabe erleichtern möchte, durch Zuwendung von allerlei Hilfsmitteln, die alle der Förderung der Seele dienen. Nur mit Hilfe solcher Gnaden hat der Mensch die Möglichkeit, zu steigen von Stufe zu Stufe. Und so sind unzählige Beweise für die Liebe Gottes erbracht, die alle dem Erdenmenschen Aufklärung geben müssten, mit welcher Sorge der Herr um seine Geschöpfe bemüht ist, dass sie alle ihm nahe kommen können, denn seine Liebe ist grenzenlos. Amen.